Ich danke euch und wir haben den Genossen Dieter von der MLPD und ich bitte ihn hierher, weil die MLPD war immer eine Stütze, auch für den palästinensischen Kampf hier in Berlin. Liebe Kollegen, Freunde, Genossinnen und Genossen, die Revolutionäre Arbeiterpartei MLPD unterstützt den Aufruf des Berliner Bündnisses zum Internationalen Tag der politischen Gefangenen. Solidarität mit allen politischen und revolutionären Gefangenen. Revolution und der Kampf für nationale und soziale Befreiung sind keine Verbrechen. Die Definition des Rats der EU vom 27. Dezember 2001 zur Bekämpfung des Terrorismus diffamiert willkürlich alle Kämpfe gegen die bestehende kapitalistische Ordnung und für soziale und nationale Befreiung als Terrorismus. Staatsterror soll als legitimes Mittel zur Rettung der Demokratie erscheinen. Auch deshalb ist die Rebellion gegen die imperialistische EU gerechtfertigt. Unsere Solidarität gehört an diesem Tag insbesondere den vielen palästinensischen, kurdischen und türkischen Gefangenen, die zum Teil seit Jahrzehnten in den Gefängnissen sitzen. Während die öffentliche Kritik an der Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit und der Menschenrechte in der Türkei immer lauter wird, kooperiert die deutsche Bundesregierung eng mit der faschistischen Erdogan-Diktatur und verfolgt und verhaftet kurdische und türkische Revolutionärinnen und Revolutionäre. Um den palästinensischen Widerstand gegen den Staatsterror der faschistoiden Netanjahu-Regierung und den Kampf des palästinensischen Volkes für nationale und soziale Befreiung zu diffamieren und zu kriminalisieren, wird von allen bürgerlichen Parteien und den sogenannten Antideutschen, einschließlich einem großen Teil der Linkspartei, eine verlogene Kampagne organisiert, die jede grundsätzliche Kritik an der völkerrechtswidrigen und von der UNO verurteilten Besatzungspolitik Israels als angeblichen Antisemitismus diffamiert. Es ist die Pflicht jedes Internationalisten, dies entschieden zurückzuweisen. Unsere Solidarität gehört an diesen Tagen auch den von der chinesischen Regierung verhafteten Arbeitern der Firma JASEC in der südchinesischen Sonderwirtschaftszone Shenzhen und den marxistischen Studentinnen und Studenten, die sie in ihrem Kampf für unabhängige Gewerkschaften unterstützen und nach Teilnahme an einer Gedenkfeier für Mao Zedong verhaftet worden sind. Und dies auch noch im Namen des Sozialismus. In Wahrheit ist China wie Russland und die Türkei heute ein neuimperialistisches Land. Auf seiner Jagd nach maximalem Profit und weltmarktbeherrschender Stellung beutet das allein herrschende internationale Finanzkapital Mensch und Natur rücksichtslos aus. Das Vertrauen der Bevölkerung in die bürgerliche Politik befindet sich zu Recht auf einem Tiefpunkt. Mit der fortschreitenden Rechtsentwicklung der deutschen Regierung und der bürgerlichen Parteien werden auch die Gesetze zur Unterdrückung und Einschränkung demokratischer Rechte und Freiheiten verschärft. Am Mittwoch, dem 13. März, beschloss auch der Brandenburger Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien, SPD und Linksparteien gegen breiten Protest ein neues Polizeigesetz und eine deutliche Aufstockung des sich Verfassungsschutz nennenden Inlandsgeheimdienstes. in der bundesweiten Bewegung gegen diese faschistoiden neuen Polizeigesetz löst insbesondere die Zustimmung der Minister der Linkspartei und der großen Mehrheit ihrer Landtagsfraktion Unmut, Empörung, Entsetzen und Wut aus. Die MLPD steht dagegen als Arbeiterpartei für die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus und für den echten Sozialismus. Als Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR ist der proletarische Internationalismus eine Leitlinie unserer Politik. Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt euch. Solidarität mit dem Freiheitskampf des palästinensischen und kurdischen Volkes. Hoch die internationale Solidarität. Danke für eure Aufmerksamkeit.